ist gekommen, hat unser armes Fleisch und Blut an sich genommen und nimmt uns zu blutverwandten an. O allerhöchstes Gut, was hast du nicht an uns getan? Was tust du nicht noch täglich an den Deinen? Du kämpfst und lässt dein Licht, du kämpfst und lässt dein Licht mit vollem Siegen scheinen. Du kämpfst und lässt dein Licht mit vollem Siegen scheinen.